Ein Sprecher des Komitees für friedliche Vereinigung des Vaterlandes gewährte am 11. August einem Reporter der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur ein Interview. Dies erfolgte im Zusammenhang damit, dass das südkoreanische Regime ununterbrochen boshaft die TVJK verleumdet, um sich von den Kritiken und Protesten im In- und Ausland gegen die Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea zu befreien. Der Sprecher sagte wie folgt: Bekanntlich warnen die Nachbarländer von Korea und die Völkergemeinschaft mit Ernst vor den möglichen schweren Folgen der THAAD-Stationierung für die Lage der koreanischen Halbinsel und der Region und erheben Einwände dagegen. Insbesondere die in- und ausländischen Massenmedien verurteilen das südkoreanische Regime, das das ungestüme THAAD ins Land einführen will, spöttisch und hart als einen dummen Handlanger und Go-Spielstein der USA. Selbst innerhalb vom Regime wird tagtäglich kritisiert, dass die Frage THAAD die diplomatischen Probleme mit sich bringe und eine in der Geschichte beispiellose diplomatische Katastrophe sei. Obwohl das landesverräterische Regime bereits mit den USA heimlich die Stationierung von THAAD vereinbart hatte, behauptete es einst aus Angst vor den Kritiken vom In- und Ausland, dass es keine Besprechung darüber gegeben habe. Nun aber rechtfertigt es die Entscheidung als eine Maßnahme für die nationalen Interessen, was weltweit ein Entsetzen hervorruft. Wegen THAAD in Sackgasse geraten, versucht die Bakunhe Regierung, die Verantwortung dafür auf den Norden abzuwälzen. Aber niemand wird auf die billige Liste hereinfallen, das landesverräterische Verbrechen des Regimes als Helfershelfer der USA, den Frieden der koreanischen Halbinsel und der Region in schwere Gefahr gebracht zu haben, kann niemals vertuscht werden. Lächerlich ist es dabei, die Äußerung des südkoreanischen Regimes, dass es auf die Stationierung von THAAD verzichten könne, wenn Nordkorea die Atomwaffen und Raketen aufgebe. Damit tut es abstoßend so, als könnte es alles nach seinem Willen tun. Die auf die Selbstverteidigung gerichteten nuklearen Streitkräfte der DEVJK sind stolz von Südkorea und können und dürfen nicht mit dem Schrott THAAD verglichen werden, wie das dumme und verrückte Regime Südkoreas tut. Alle Koreaner sollen das Bakunhe-Regime, Schande der Nation und Unheil der Völkergemeinschaft, entschieden beseitigen, um die immer gefährlicher werdenden Atomkriegsmachenschaften der USA zu vereiteln und den Frieden der koreanischen Halbinsel und der Region zu schützen.